ersten Folge der zweiten Staffel des Plotsprenger. Der Plotsprenger lief bisher ja immer in Nummer 1 bis, ich glaube, Nummer 14 sind wir gekommen. Und ab jetzt haben wir uns aber aufgrund unserer veränderten Aufnahmezyklen dazu entschieden, Staffeln zu produzieren. Das heißt, wir beginnen jetzt mit der zweiten Staffel, gucken, wie weit wir in ein paar Aufnahmesessions kommen und dann ist das Staffel 2. Genau, so machen wir das. Und aufgrund der unserer logistischen Lage, weil der Dennis jetzt in München wohnt und dadurch einige Dutzend Kilometer von uns weg ist, wird es immer ein bisschen schwierig mit aufnehmen. Da werden wir uns was überlegen, dass zumindest alle 2 Wochen oder monatlich dann mal eine Folge am Start ist. Genau, notfalls nehmen wir per Skype oder Teamspeak oder sowas auf. Ja, das wird auf jeden Fall irgendwie klappen, dass mal wieder ein bisschen Routine reinkommt und wir euch wieder mit unserem sinnlosen Gelaber quälen können. Wann ist die letzte Folge eigentlich rausgekommen? Das war irgendwann im September, Oktober? Früher, oder? War das schon August? Also im August haben wir das letzte Mal aufgenommen, glaube ich. Juli, August, irgend sowas. Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auf jeden Fall eine Menge Zeit vergangen. Ja, wir sind älter. Ja. Ich werde sogar in 3 Tagen richtig älter. Fällt mir auf. Und wir sind reifer geworden? Nee, eigentlich nicht, ne? Nein. Naja, du sowieso nicht. Aber ich überlege jetzt, das war jetzt so ein Versuch der Selbstreflexion. Dazu haben wir uns entschlossen, unsere Podcasts nur noch nackt aufzunehmen. Richtig, das ist kein... Also man gewöhnt sich so langsam dran. Wir haben ein paar Probesessions machen müssen, während der wir hauptsächlich vomitiert haben. Ja. Aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Kotzen, nicht vomitieren. Unglaublich. Wo hast du das Wort wieder her? Selbst hergeleitet. Vomitieren. Wie euch schon auffallen dürfte, haben wir nicht allzu viel Inhalt für diese erste Folge. Oder eigentlich haben wir verdammt viel Inhalt, nämlich all das, was passiert ist, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. In unserem Rollenspielerleben. Den Rest will keiner wissen. Richtig, genau. Und der geht auch keinem was an. Ja. Also es wird heute nicht ganz so ewig lang, außer wir verquatschen uns mal wieder. Was wir jetzt eigentlich schon de facto getan haben. Das stimmt wohl. Ja, und da fangen wir einfach mal an. Also bei mir hat sich das mittlerweile so ergeben, dass ich eine auf sehr regelmäßige Gruppe habe, die spielt immer sonntags mit 2 Freundinnen DSA. Das Besondere daran ist, im Internet. Darüber haben wir uns mal unterhalten. Mhm. Über Internet, Rollenspiel, beziehungsweise über bestimmte Medien wie Skype, Facebook, was es nicht alles gibt, Rollenspielmöglichkeiten. Wir spielen über Skype im Normalfall, aber wir schreiben, weil eine von unseren Spielern hat es nicht so mit Sprechen, die traut sich da nicht so. Darum haben wir gesagt, wir schreiben lieber. Und über ein Programm, Pen and Paper heißt das, würfeln wir. Damit kann man halt Würfe simulieren oder auch Bilder reinposten, die dann alle sehen können. Da sind dann quasi alle Leute über eine Website oder was ist das? Nein, das ist so ein Programm. Das ist so ein Client halt. Man erstellt einen Server mit einem Programm, was dazugehört. Und dann kann sich jeder auf den Server einloggen. Mhm. Und dann kann man da gemeinsam drauf spielen. Theoretisch, aber wir machen über Skype. Weil bei Skype sieht man nämlich, wann jemand schreibt. Und das ist immer ganz sinnvoll. Bei einem anderen Programm sieht man nicht, wenn jemand schreibt, sondern erst das Ergebnis. Das ist dann manchmal ein bisschen blöde, wenn ich gerade irgendwas schreibe als Spielleiter oder sowas. Und dann kommen schon wieder 5 Aktionen rein. Und so sehe ich, jemand schreibt und ich kann kurz Pause machen. Wie timet man das? Also ich stelle mir jetzt gerade so das klassische Problem aus einer Chat-Konversation vor, dass ich eigentlich mehrere Sachen schreiben will, in einzelnen Nachrichten schreibe und dann irgendwie mein Gesprächspartner nur auf eine von meinen 3-4 Zeilen Nachrichten eingeht und nicht auf alles, was ich gesagt habe. Ja, ich muss halt dann mal ein bisschen aufpassen und versuche alles mal in einem Schritt dann zu beantworten, wenn mehrere Sachen kommen. Mhm. Gut ist halt dann auch, dass ich zum Beispiel dann bei Skype, wenn jemand eine Sinnesschärfe-Wurf macht oder sowas und nur diese Person soll was mitkriegen, dann kann ich es der direkt schreiben. Mhm. Und die andere Person kriegt das noch gar nicht mit, weil sonst am Tisch sagt man es ja meistens offen und eben aus dem Raum geben ist ja auch blöd und Zettelchen sind noch doofer, weil eben keiner meine Schrift lesen kann. Und wenn dann der Spieler die anderen darauf aufmerksam macht, dann kannst du einfach Copy-Paste. Genau, Copy-Paste machen oder in eigenen Wörter und die Gruppe läuft sehr gut. Das einzige Problem daran ist, man braucht halt für alles viel, viel länger. Also wir spielen ja meistens, wir fangen immer so um 5 an oder so und spielen dann bis 10 oder manchmal auch bis 11, kommt immer drauf an, wie wir Zeit haben. Und in diesen 5 bis 6 Stunden kommt man ungefähr so weit, wie eine Gruppe normalerweise in 1-2 Stunden schafft. Also es ist locker so doppelte Zeit für etwas. Beeinflusst das dann auch deine Planung? Also versuchst du dann den Plot irgendwie in weniger... Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich spiele vorgefertigte Abenteuer. Das Gute daran ist, ich kann immer wieder nachlesen. Wenn wir auf einen Punkt gelangt sind, wo ich mich nicht mehr vorbereitet habe oder wo ich zumindest nicht mehr deutlich gelesen habe, dann kann ich da einfach schnell weiterlesen. Und kann auch sogar ganze Infos gleich copy-pasten für mich oder sowas. Unterscheidet sich das Spielerverhalten dann bei so einem... Ja, finde ich schon. Also es ist also mir ist aufgefallen, dass die Spiele, also wenn ich ab und zu mit der Lautstärke schwanke, nicht wundern, ich drücke noch ein bisschen am Mikro rum, so ein komisches Headset auf, und ich habe immer das Gefühl, das Mikro kommt immer näher. Sicher, dass du nicht paranoid bist, ganz einfach. Vielleicht. Wo waren wir jetzt? Wir waren dabei, wie sich Spielerverhalten ändert, dadurch, dass du chattest, statt dich an dem Tisch zu unterhalten. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass mehr Leute zu Wort kommen, die sonst eher... Das ist noch so, und die Leute geben sich mehr Mühe bei den Beschreibungen. Mhm. Also Handlungen werden viel genauer beschrieben, aber wenn man redet, ist es ja meistens so, dass die Handlungen ja sehr rudimentär beschrieben werden. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jemand Angst hat, dann merkt man das in der Stimme, aber das muss da halt beschrieben werden. Man sieht, dass... Ihr könnt sehen, dass Alrik seine Hände um seine Brust schlägt und das Zittern anfängt. Also gebt ihr euch da auch wirklich Mühe, ja. So Show-Don't-Tell-mäßig? Ja, ja. Also, schon. Das okay. ist dann dadurch viel... Das ist ein bisschen intensiver. Also es ist dann so interaktives Buch ein bisschen. So, kann man, so ein Buch, das man selber schreibt. Und vor allem ist es auch leichter dann, weil die Konversationen ja meistens gespeichert werden, immer nachzuvollziehen, was passiert ist. Wenn zum Beispiel, ich weiß immer, wie es letztes Mal war, dann kann man auch schnell nachgucken. Ah, okay, so war's. Ja, das kenne ich aus der Vorbereitung. Wenn ich mit irgendwie Spielern Zwischensequenzen mal per Chat ausgespielt habe, habe ich mir die halt einfach in der Evernote-Notiz kopiert und hatte die dann immer als Gesprächsprotokoll. Häufig waren es Vernehmungen oder sowas, weil Scheiße passiert ist. Und dann hatte ich tatsächlich Gesprächsprotokolle als Datei vor dir. Ja, also ich bin mit der Gruppe sehr zufrieden, weil beide Spielerinnen einfach saugute Spielerinnen sind. Einfach die haben, können gut schreiben. Die haben sich sehr schöne Charaktere ausgearbeitet, obwohl die Gruppe sehr exotisch ist, muss man sagen. Ich lasse halt zwei NSCs noch mitlaufen, weil die beiden Weibchen können halt überhaupt nicht kämpfen. Und ein bisschen Kampfwissen, die ist ja vorhanden. Besteht aus einer Katzenhexe, einer Scharlatanin, einem Avesgeweihten und einem maraskanischen Schwertgesellen. Warte mal, Avesgeweihter Zwerg? Ja, genau. Aha, how exotic may it be. Aber zu Hügelzwergen passt ja, das ja, nicht. Ja, ist okay, die Diskussion haben wir oft genug geführt. We have to agree to disagree. Ja, ansonsten aufgrund Dennis. Ja, es ist Dennis mit einem Apostroph dahinter. Ja, Dennis Apostroph Wegzug hat sich unsere Hauptgruppe ein bisschen verwässert. Also wir spielen jetzt nicht mehr ganz so oft, wie wir es früher getan haben. Ihr habt während meiner gesamten Abwesenheit nicht gespielt. Doch, doch. Einmal? Einmal Star Wars? Dreimal oder so. Wirklich? Ja. Also Star Wars haben wir mindestens zweimal oder dreimal gespielt und dann noch einmal Contact. Ihr habt einmal, glaube ich, ohne mich gespielt und das andere Mal war ich dabei. Ja, und dann auch mal irgendwie, glaube ich. Okay. Also, glaube ich. Ich höre bloß immer die Klagen, dass die Gruppe quasi zusammengebrochen ist und darf Nein. mir die Schuld dafür geben lassen. Nein, zusammengebrochen eigentlich nicht. Es liegt ja eigentlich mal daran, weil du hast von der Planung ja gar nicht mal so viel gemacht. Das war ja hauptsächlich irgendwie jeder andere auch. Also es war ja immer so gemeinsame Planung. Es hat sich dann immer so ein bisschen halt verlaufen. Aber es lag nicht an dir, sondern einfach der hat mal keine Zeit, an der keine Zeit. Da macht man extra einen Doodle auf, man sieht alles rot. Ja, wie soll man das spielen? Jetzt beginnt es langsam wieder ein bisschen zusammenzuwachsen. Wir haben eine Contact-Gruppe gestartet. Kennst du Contact? Nein, nie gespielt. Also ich habe das Regelwerk mal gesehen. Ja, also Contact ist für alle da draußen, wer es noch nicht kennt, ist so eine Art XCOM bzw. UFO in Rollenspielform. Das heißt, man spielt eine Spezialeinheit gegen Aliens. So. Ist relativ tödlich, das System, und glaube ich basiert auf einem Prozent. Würfelsystem. Also so, man hat halt einen Wert, man muss diesen Wert unterbieten und das Beste ist halt 100. Weil das halt 100% ist, wie man einen Wert haben kann und sowas. Und dann halt gibt es natürlich Vor- und Nachteile und sowas. Ja, also ich kann mit dem Setting komischerweise nicht so viel anfangen. Es war eine ganz witzige Gruppe, bestand aus einem russischen Arzt, einem Redneck-Mechaniker, einem Geschäftsmann und einem Neger-Anwalt. Bis das politisch Unkorrekte auch mal wieder drin ist. Also ein bisschen verquere Gruppe und weiß nicht, ich fand das, war nett, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, das auf Dauer zu spielen. So mal zwischendurch mal zocken ist ganz nett, aber so als dauerhafte Gruppe hat mir das als Spiel jetzt nicht genug Spaß gemacht, aber ich lasse mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen beim nächsten Mal. Ist es mehr auf One-Shots und einzelne Abende ausgelegt? Nee, ist eher auf Kampagne. Eher Kampagne. Also eher auf Kampagne, so vom Gefühl her ausgelegt. Aber ich glaube, so eine Kampagne kann schnell kaputt gehen, weil das System ist extrem tödlich. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum es so tödlich ist. Wir haben, glaube ich, keinen einzigen Kampf gehabt. Aber obwohl es sehr kampfbasiert ist. Also das System ist extrem verregelt und fühlt sich auch nicht so ganz so an wie ein Rollenspiel, sondern eher wie so ein Abenteuer. Kampfsimulation. Ja, Kampfsimulation, Abenteuerspiel fühlt sich ein bisschen an, weil sie zum Beispiel auch Konversationen verregeln. Also nicht in dem Sinne, wie es zum Beispiel Kampfsysteme für soziale Kämpfe gibt, sondern irgendwie sind Interaktionen verregelt. Mhm. Die Regeln haben wir weggelassen, weil wir das als Schwachsinn angesehen haben, aber da sind Interaktionen mit anderen NSCs verregelt. Okay, das erinnert halt so ein bisschen an Computerspiele, wo du immer je nach sozialen Skills, also ich denke jetzt zum Beispiel an Deus Ex oder sowas, ich spiele ja schon seit Jahren keine Computerspiele mehr, wo du halt Gesprächsoptionen hast, die du auswählen kannst, mit verschiedenen Beiklang, verschiedenen Konnotationen, verschiedenen irgendwie so ist Zielen. Das. Also ich kann mich auch total irren, also wenn jemand da draußen Contact spielt, kann er mich gern flamen. Ich habe das Regelsystem nur 5 Minuten in der Hand gehabt, mal durchgeblättert. Mhm. Weil mir der Spielleiter verboten hat, reinzugucken, weil ja die ganzen Aliens drin sind und sowas. Aber dabei spoilere ich mich doch so gern. Ja, das ist das Schöne an Cthulhu, da hast du halt Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch. Ja, also wie gesagt, ich fand es ganz nett. So ab und zu mal einmal im halben Jahr spielen oder einmal im Quartal ist in Ordnung, aber so als feste Gruppe, muss ich sagen, macht mir zum Beispiel Star Wars, DSA oder was DSA-Regelsystem scheiße ist, aber die Welt macht mehr Spaß. Und andere Systeme viel mehr Spaß. Also ich müsste Contact, glaube ich, mal ausprobieren, weil das klingt so ein bisschen nach Cthulhu Now mit Schwerpunkt Alien. Ja, ist, glaube ich, auch gut zu beschreiben so. Okay, dann könnte das ja was für mich sein. Vielleicht, also ich kann mit dem Setting halt nicht sagen, ich mag zwar Aliens und so übernatürlichen Kram, aber irgendwie hat mir das in dem Moment nicht so getaugt. Keine Ahnung warum, vielleicht weil ich einfach zu dem Abend gegangen bin und wollte eigentlich Star Wars spielen und dann haben wir Contact gespielt. Mhm. Vielleicht kam da so ein bisschen eine automatische falsche Mischkunst. Erwartungshaltung. Ja. Mhm. Ansonsten, ich konsumiere zurzeit Rollenspiel auch eher passiv, das heißt, ich suche nach neuen Systemen und so weiter. Eins war Mutants and Masterminds, da habe ich, glaube ich, in der letzten Folge noch drüber erzählt, so ein super Rollenspiel. Ja, damit hast du schon vor längerer Zeit angefangen, das stimmt. Ja. Das ist aber eher so rein passiv ein bisschen. Ich glaube nicht, dass da jemand zu einer Gruppe zustande kommt, weil das Superhelden-Ding kommt und geht halt immer. So, wenn man mal Bock drauf hat auf einen Film oder so oder auf eine Serie, dann guckt man die und dann ist wieder vorbei. Ja, oder gerade wenn gerade ein Film im Kino lief und man den gesehen hat und deswegen ganz heiß darauf ist, das mal selber auszuprobieren. Ja, also das konsumiere ich eher passiv. Ansonsten habe ich ein Rollenspiel gefunden zu Herr der Ringe. Da gab es eins, das ist 2003 oder so rausgekommen. Ist mittlerweile auch eingestellt. Das habe ich mir nur mal so wegen dem Hobbit mal ein bisschen angeguckt und so, will das jetzt nicht unbedingt spielen. Fand ich ganz nett, nur ich habe durch das Regelsystem nicht hundertprozentig durchgeblickt. Aber und es stieß mir schon sauer auf, dass man Magier spielen kann. Mhm. Kann sogar ein Wizard werden, so einer von den 5 quasi. Das ist irgendwie strange. Ja, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt aktuell keine Lust auf eine Fantasy-Runde in Mittelerde. Nee, ich auch nicht. Ich stelle mir auch irgendwie so Herr der Ringe-Rollenspiel mir ein bisschen schwer vor. Also die es spielen, ja, tut es gern und so. Ich kann mir das immer so schwer vorstellen. Muss man einfach mal ausprobieren. Aber dann am besten bei einem Meister, der das schon öfter gemacht hat. Ja, klar. Ansonsten habe ich herausgefunden, dass es ein Rollenspiel zu Dragon Age gibt. Das ist ein Rollenspiel, das ist 2009, 2010 rausgekommen oder sowas, so eine Dark-Fantasy-Welt. Sehr geiles PC-Spiel, der 2er war nicht so gut. Aber der erste Teil und das Add-on waren fantastisch. Und da gibt es ein Regelsystem dazu, wo man ein Rollenspiel machen kann. Und als ich das Buch hatte, ich war richtig überrascht, wie dünn es ist. Ich habe 2 Bücher gefunden, Player's Guide und Game Master's Guide. Im Laden hast du 2 Bücher gefunden und natürlich gekauft und urheberrechtlich einwandfrei. Ja, natürlich. Rate mal, wie dick die sind. 34 und 62 Seiten. Fast. 66 und 66 Seiten. Okay. Also, das war, glaube ich, das dünnste Regelsystem, Grundregelwerk, was ich jemals in meiner Hand gehalten habe. Das hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Wirklich? Also, mich hätte das gerade neugierig gemacht und. Weiß nicht, ich mag lieber diese dicken Wälzer. Also, das Hauptregelwerk unter 300 Seiten geht irgendwie nicht. Aber das weist doch darauf hin, dass das System komplex und sehr wahrscheinlich kompliziert ist, oder? Nicht immer. Also, außer es hat einen riesigen Quellenteil noch, so wie, nehmen wir jetzt wieder Cthulhu als Beispiel. Das Cthulhu-Regelwerk ist ja nur deswegen so dick, weil irgendwie 250 von 350 Seiten Einführung in Monstren, Artefakte. Ja, und bei dem Game Master's Guide ist ganz lustig, das ist irgendwie so halt. Ich schätze jetzt, ich habe da nur durchgeblättert, so 30 Seiten halt für den Game Master, alles Mögliche mit Gegnern, wie leite ich richtig und so. Dennis macht gerade sehr obszöne Sachen mit seiner elektrischen Zigarette. Und das sind diese Aussage im Zusammenspiel damit, dass wir jetzt nackt aufnehmen, okay. Und davon sind irgendwie dann die restlichen 30 oder 25 Seiten ein Abenteuer. Ach, da ist auch noch ein Abenteuer drin. Ja. Oh, okay, das ist krass. Also eigentlich ist es ja blöd, den Wert eines Rollenspiels anhand der Dicke der Quellen oder sowas anzugeben. Aber ja, vor allen Dingen würde ich die Wertigkeit andersrum ansetzen. Ein dünneres Regelwerk ist meines Erachtens einem dickeren tendenziell überlegen. Kann sein. Gerade wenn ich ein neues System ausprobieren will, brauche ich mich nicht durch so viel Material zu lesen, um zu sehen, ob es was taugt oder nicht. Ja, stimmt auch wieder. War nur in dem Moment nur so, ist aber echt dünn. Weil da steckt halt viel Potenzial drin. Eigentlich, also ich will es jetzt nicht zocken, ich habe mir das halt nochmal angeguckt. Mhm. Sonst muss ich mal selber gucken, was ich eigentlich noch mir geholt habe. Ja, nichts Großartiges. Doch, eins, das Wichtigste überhaupt. Weil ich gerade im Game of Thrones, sagen wir mal, Feuer bin. Ich habe angefangen, die Bücher zu hören. Ich habe keine Zeit zum Lesen, darum höre ich sie mir immer auf der Arbeit an. Oder auf dem Weg zur Uni oder sonst irgendwo hin. Und die Serie gesuchtet habe, habe ich mich schon immer gefragt, gibt es ein Rollenspiel dazu? Und ja, es gibt eins, Song of Ice and Fire RPG, und es ist geil. Man kann nichts anderes dazu sagen, es ist einfach geil. Ist ein geiles System, kann man wirklich nichts anderes zu sagen, aber das behandeln wir in einer eigenen Folge. Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte nur mal sehen, ich habe das angezockt, Sonntag haben wir es gespielt, alle sind begeistert, vor allem die Erstellung hat sau viel Spaß gemacht, ich glaube nach Fate war das so, glaube ich, die lustigste Erstellung, die wir jemals hatten. Mhm. Hat auch ungefähr genauso lang gedauert. Nein, nicht ganz. Nicht? 4 Stunden? Ja. Na gut, wir haben erst eine Stunde später angefangen, also doch 3 Stunden. Egal, heben wir uns das für die separate Episode auf. Also echt super, super Ding. Holt es euch, kauft es 3-mal. Es ist einfach gut. So, du bist dran. Ich bin dran. Ich bin nach München gezogen. Das letzte, was ich hier in Nürnberg gespielt habe, war der Anfang der Cthulhu Now-Kampagne Nocturnum. Da haben wir ein Prequel nach Meistererstellung gespielt und dann noch das erste Abenteuer. Und danach bin ich leider weggezogen. Ich hatte einen super coolen Charakter, Deputy U.S. Marshal Raymond Pfeiffer. Einer meiner liebsten Charaktere, die ich überhaupt je in irgendeinem System gespielt habe. Ich fand das, ich finde einen U.S. Marshal einfach, seit ich Justified gesehen habe, den coolsten Behördencharakter überhaupt. Und ich fand es ein bisschen schade, dass ich wegziehen musste und nicht mitbekommen habe, wie Nocturnum weiterging. Ich habe dann aber zumindest passiv noch mitbekommen, wie die Kampagne weitergeht. Und habe dann am letzten Spielabend, am Finale-Spielabend tatsächlich teilgenommen, bin extra nach Nürnberg gefahren. Es ist eine interessante Kampagne, die Spaß macht. Aber ich glaube, mindestens 70% dessen, was uns Spaß gemacht hat, war eigentlich Meisterimprovisation und Fleißarbeit vom Meister und nicht die Kampagne selber. Ich glaube, die Kampagne selber taugt so als ausgearbeitetes. Ist es eine besondere Ding Kampagne? Nicht. Es ist eigentlich so mit die bekannteste Cthulhu Now-Kampagne. So war die 7 Gezeichneten auf Cthulhu. Ja, Cthulhu ist ja auch nicht so zwangsläufig das Kampagnensystem, was alleine daran liegt, dass. Ja, ja. Ja, wo hatten wir es vorhin angesprochen? Bei dem Extremtöd bei Contact. Mhm. Ne? Es ist halt ein System, das auch sehr schnell in den Tod oder in den Wahnsinn führt oder beides. Und deswegen sind Kampagnen, finde ich, für Cthulhu nur bedingt geeignet. Es ist eher so ein System, wo man halt weiterspielt, bis man verrückt wird oder wo man einzelne Abenteuer macht, mal so als One-Shot. Also mit Zombie-Chroniken und sowas. Irgendwie sowas. So ein Dungeon-Crawl quasi, wenn du dir ein Geisterhaus anguckst oder irgendwie Rock-like. Sowas. Oder ein Abenteuer, wo dein bester Freund von Kultisten entführt wird oder so. Ja, ja. Das passt ja auch zu den Lovecraft-Stories besser. Das sind ja eigentlich auch immer, naja, einzelne kurze Stories, die ein Abenteuer, die einen zentralen Plot zum Zentrum haben und dann zum Schluss ist der Charakter entweder wahnsinnig oder tot. Wie es bei Cthulhu immer so ist. Ja, ist halt einfach ein extrem geistzermürbendes und tödliches System. Ich habe es noch nie gespielt. Das ist total bescheuert. Ich habe es noch nie gespielt. Good for you. Ich habe einen der größten Cthulhu-Fans, die ich kenne, überhaupt an meiner Seite hier sitzen. Und ich hab noch nie geschafft, Cthulhu zu spielen. Ja, und ich habe es noch nicht geschafft, euch mal eine Runde zu leiten. Also doch, hast du doch schon mal, oder? Wessen Fehler ist das jetzt? Welcher Fehler? Naja, ich habe es noch nicht geschafft, euch dazu zu bringen, mal eine Runde Cthulhu zu spielen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ist eher mein Fehler. Ich hoffe, dass ich demnächst noch eine Rezension zu Nocturnum von unserem jetzigen Meister Felix bekomme. Felix, falls du zuhörst, streng dich an. Du stinkst. Ich kenne dich zwar nicht, aber ein bisschen Aversion muss sein. Okay, dafür nehmen wir einen Podcast auf, um Leute zu beleidigen, die wir nicht kennen. Genau, wie immer. Internet, welcome to the Internet. Ja. Wir könnten uns auch umbenennen, irgendwie Trollcast oder sowas. Aber gibt's bestimmt schon. Ja, gibt's sicher schon. Hast du Munchkin Apocalypse gespielt? Davon hast du mir erzählt, aber gespielt habe ich nicht. Verdammt. Da gibt's auf jeden Fall Blogger. Blogger kriegen, ich glaube, wenn sie eine Stufe verlieren, dürfen sie sich online darüber aufregen und einen Schatz ziehen. Tolle neue Munchkin-Klasse. Aber zurück zum Thema. Ich bin nach München gezogen und habe in meinem Blog ja auch dazu aufgerufen, mir tolle Empfehlungen zu geben, wo man in München Rollenspiel betreiben kann. Ich habe da auch nette Empfehlungen bekommen. Vielen Dank an diverse Leute. Und habe jetzt tatsächlich dann auch im September, glaube ich, schon eine neue Runde gefunden. Unknown Armies ist auch eine wöchentliche Runde. Wir spielen immer donnerstags. Und nachdem die meisten Leute berufstätig oder sonst wie occupied sind, haben wir leider immer nur so ein 3-4-Stunden-Fenster Zeit, um zu spielen. Das finde ich ein bisschen zu wenig eigentlich, um Rollenspiel zu betreiben, gerade wenn man sandboxt und eigentlich in der Welt halt was erreichen möchte und sich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen in dieser oder jener Aufgabe verrennt. Aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Unknown Armies, wer es nicht kennt, ist ein System, das spielt in der Jetztzeit oder in den 90er Jahren, ist eigentlich so ein 90s-Setting. Und man spielt Charaktere oder kommt in Berührung mit Kräften, die im weitesten Sinne magiebegabt sind. Mit Adepten, Avataren und Wesenheiten, die immer eine bestimmte Obsession haben. Es ist ein sehr stark auf Emotionen und Obsessionen konzentriertes System. Bisschen ähnlich wie die World of Darkness. Spricht, glaube ich, auch eine ähnliche Klientel insgesamt an. Da spielt man aber nur Menschen, oder? Naja, man spielt weiterentwickelte, erwachte Menschen, könnte man sagen. Also man kann auch einfach normale Menschen spielen, so wie World of Darkness, und man kommt halt mit irgendwelchen übernatürlichen Begebenheiten in Berührung. Ja. Aber ich glaube so, also was wir spielen und was, glaube ich, auch so vom System her die präferierte Variante ist, man spielt so Adepten, die schon ein bisschen was von der wirklichen Metaphysik verstanden haben und die irgendwie für sich einsetzen können und im weitesten Sinne magische Fähigkeiten haben. Klingt irgendwie nicht für mich. Ich bin mit der World of Darkness, was sowas angeht, immer ziemlich bedient. Und mit der World of Darkness kann man eh alles machen. Ich muss auch sagen, wir haben gestern einen, also wir nehmen auf am 27.12. übrigens, falls ihr euch wegen der Zeitangaben, die wir ja normalerweise auch nicht wirklich machen, wundert. Wir haben gestern einen Cthulhu One-Shot gespielt, basierend auf den World of Darkness Regeln, also Cthulhu-Setting. Ach, schon hast du erzählt. Und das aber mit World of Darkness Regeln. Ich finde World of Darkness einfach immer noch das beste generische System, zumindest für die Gegenwart. Ja, definitiv. Also da stimme ich absolut zu. Es ist ein logisches und sehr einfaches System. Die Charaktererstellung geht so unglaublich schnell. Wenn du weißt, wie du einen World of Darkness Charakter baust, dann 10, 15 Minuten. Maximum. Also ich glaube, ich könnte in 5 Minuten einen Charakter bauen. Ja, abzüglich des Schreibens. Da muss man eine Bubble ausmalen. Eben. Also sag mir, was du spielen willst, und ich baue dir das in 5 Minuten. Challenge. Ich überlege mir was. Okay. Problem ist, dass es dann einfach wieder irgendwas Rassistisches oder sonst irgendwie Minderheiten... Ja, wenn du dir so überlegst, ist es wahr, ja? Ja. Aha. Macht dir nichts. Na, noch, jetzt fällt mir nichts ein. Jetzt bin ich unter Druck. Dann da kannst du nicht, ne? Da kann ich nicht. Man sieht's. Ja. Ja, stimmt. Also, Survival of Darkness können wir auch mal drüber reden. Weil damit spiele ich mal Zombie-Sachen. Also, es gibt ja auch All Flesh Must Be Eaten. Das ist ja auch eigentlich ein relativ cooles System, was ja nur auf Zombies basiert. Ich habe es zweimal gespielt, aber ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht ans Regelsystem erinnern. Ich weiß nicht mal, welche Würfel ich in der Hand hatte. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es da, aber ich weiß jetzt nicht, welche Regeln. Ist ja nur so ein Zombie-Ding. Das heißt, man spielt Überlebende oder auch Zombies. Zombies kann man auch zocken. Cool. Da gibt es halt viele verschiedene Settings. Zukunft, Wilder Westen, mit Werwölfen, mit pinken Elefanten. Da gibt es irgendwie alles dazu. Aber ich spiele es ungern, weil Zombies, so Zombie-Abenteuer spielt man meistens halt immer so einmal am Abend, haut sich die Birne voll mit Alk und spielt da eine Zombie-Chronik rum. Ja, und da finde ich das World of Darkness-Ding einfach unkomplizierter, weil die Regeln einfacher sind und es geht alles viel schneller. Mhm. Ist halt so. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, um meinen AFMBI, oder? Ja. Ja. Aus welchem Aspiiten-Charakter gebaut zu haben, aber ich bin mir sicher, World of Darkness geht schneller. Affenbe. Ja, Affenbe. Affenbe. Affenbe. Wir kürzen das in Zukunft so ab. Affenbe. Affenbe. Wir müssen alles irgendwie abkürzen. Gott. Na, DSA ist ja schon abgekürzt. SW. SRH. SRH. Shadowrun. Ah, Shadowrun. Ja. T. Contact. Sag mal, T. C. C. T. Ich frage mal, was polnisch ist. COC. Aber COC ist schon Cthulhu. Ja, stimmt. Call of Cthulhu. Ja. Ansonsten hat sich da eigentlich bei mir jetzt nicht viel getan. Also ich konsumiere sehr viel Rollenspiel passiv. Ich lese viele Regelwerke. Ja, siehst du, dazu komme ich überhaupt nicht mehr. Ich komme ja auch kaum noch zum Bloggen, wie wahrscheinlich alle hoffentlich zu ihrem Bedauern gemerkt haben. Ich komme nicht mehr zum Plotsprengen. Jetzt die Weihnachtsferien öffnen mal so ein Fenster, um ein paar Episoden aufzuzeichnen. Ich komme nicht wirklich zum Rollenspielzeugs lesen. Nachdem ich in meinem Hauptberuf schon so unglaublich viel lese, will ich abends lieber TV-Serien gucken oder was Soziales tun. Tatsächlich, was Soziales tun, ab und zu mal. Masturbieren? Zählt nicht. Das ist auch nicht sozial, also meinte ich das nicht. Das ist autosozial, oder? Autosozial ist ein schöner Begriff. Muss ich mir merken. Dass man sowas im Soziologiestudium nie mitbekommt, autosozial. Genial. Andere Systeme, die ich aber mal angespielt habe, also ich delegiere immer das Lesen und sowas ganz gerne. Das heißt, unserem Anon Armies Meister habe ich für einen Halloween One-Shot das neue System Tremulus mal ausgeliehen. Tremulus war Kickstarter-funded, ein Lovecraftian-Storytelling-System mit ganz interessanten Regelansätzen. Dazu könnte man fast auch mal eine Episode machen, wenn du dich mal eingelesen hast. Ja. Falls es dich interessiert. Warum nicht? Fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, der One-Shot. Und auch das System finde ich relativ gut. Es hat ähnlich wie Fate ein System, um eine Gruppe gleich zu generieren. Das heißt, man vergibt am Anfang Vertrauenspunkte, dass Charakter A Charakter B mit einem Wert von 3 vertraut, also unglaublich stark, während Charakter B Charakter A nur mit 2 Punkten vertraut und solche Geschichten. Man kriegt so ein richtiges Beziehungsgeflecht. Erinnert ja so ein bisschen an so eine an so ein Netzwerk, wie man sich für einen Sozialplot für Sandboxing zum Beispiel überlegen kann oder sowas. Man hat dann als Spielleiter gleich so ein Bild, wie Charaktere miteinander verbunden sind. Ja, ich finde es auch, ich habe es gestern bei dem COC in WOD One-Shot wieder gemerkt, wenn man keine Gruppe generiert, sondern einzelne Charaktere, dann fisseln gerade so One-Shots gerne mal daran, dass man kein Gruppenfeeling hinkriegt. Ja, das war bei Contact auch irgendwie das Problem. Das ist alles verschiedene Leute waren gut. Es macht auch in dem Setting Sinn, weil das halt dann irgendwie so gewesen, dass wir halt verschiedene Leute waren und dann quasi in dieses Alien-Ding reingezogen wurden. Und da hat uns halt diese Organisation, mit der man eigentlich spielt, gesagt, ja, Kopf ab oder ihr macht mit. Und ist halt immer keine so elegante Lösung, wobei ich für One-Shots, die man wirklich an einem Abend durchprügeln will, häufig einfach keine eleganten Lösungen machen kann. Ja, das ist okay, aber in dem Moment, wo der Reini das ja eigentlich auf Kampagne auslegt und in der Gruppe sich eigentlich keiner leiden kann. Mhm. Der Redneck ist ein Arschloch, der Geschäftsmann hält die Klappe, der Russe ist eh unsympathisch und keiner will mit dem Nigger spielen. Was soll man machen? Schön zusammengefasst, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Vor allem, weil ich den halt relativ schleimig spiele, macht er sich halt noch unbeliebter. Das ist halt... das sind alles nur reine Individuen und das ist eine Gruppe aus Individuen und keine Gruppe. Ja, also man muss sich da als Spielleiter immer echt was überlegen, um so eine Gruppe irgendwie zusammenzukriegen, wenn es das System nicht vorschreibt. Es ist zwar rollensprich super, wenn Gruppen von Arsch der Welt kommen und der andere kommt vom Busen der Natur und die sich dann treffen und dann gemeinsam Abenteuer erleben, das ist zwar immer vom Storytelling immer ganz nett, aber manchmal ein bisschen konstruiert. Nee, du kommst halt im Plot auch teilweise einfach nicht voran. Ja, und da ist es mir eigentlich immer lieber, von Anfang an Gruppen zu erstellen, wo sich die Charaktere zumindest flüchtig kennen. Und vor allen Dingen, also mich nervt häufig diese Kennenlernphase, gerade bei One-Shots, wo du einfach nichts anderes machst, als die Gruppenmitglieder miteinander vertraut zu machen, um so eine Gruppe zu erstellen. Ja, das ist echt assig. Und je erfahrener Rollenspieler sind und vor allen Dingen, je mehr sie gelernt haben oder von der Tendenz her sowieso selber forcieren, ihre Charaktere auszuspielen, also wirklich so auf Charakterspiel sehr viel zu geben, desto schwieriger wird es halt einfach, weil die Spieler sich dann auch selber immer sagen, ja, welche Motivation hat mein Charakter denn jetzt, dieses und jenes zu tun? Ja, das ist immer ganz schwierig. Mit denen zu interagieren oder mit denen zu kooperieren. Da bin ich da auch nicht immer der Fan von, weil ich erstelle die Gruppe halt zum Beispiel auch lieber alle gemeinsam am Tisch. Ich kenne es auch manchmal, ja, ich habe hier einen Charakter erstellt, ich habe hier, den würde ich gerne beim nächsten Mal zocken. Mhm. Und dann ist es immer voll der Megasi. Das war in 80% der Fallen. Also da habe ich immer nicht so Lust drauf. Ja, ist auch ein eigenes Thema für sich. Ja, wir könnten mal vergleichen, wie verschiedene Systeme da rangehen. Also die meisten Systeme tun es ja einfach gar nicht. Ja, eben. Die meisten klassischen Rollenspielsysteme. Ist dann immer so ein kleiner Block, so 20 Zeilen wird erklärt, wie bringt man eine Gruppe zusammen und das war's. Oder man sagt halt einfach so Dungeons and Dragons mäßig, ihr erstellt eine Gruppe. Ja. Fakt. Woher ihr euch kennt, egal, ihr arbeitet halt zusammen. Ist so. Ja. Geht mal in den Dungeon. Genau. Mhm. Ruf jetzt. Drachen kloppen. Gut, ich würde sagen, dann machen wir für heute mal Schluss, haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht. Halt. Oh, ups. Eine Sache, die wir noch ausprobiert haben, war ein System, über das ich dann auch noch ein bisschen nachgedacht habe, was wir nur einmal gespielt haben, selbstgebasteltes System das, ja, von einem Spieler namens Bernhard. Hallo Bernhard, ich hoffe, du hörst zu. Hallo Bernhard. Ich fand die Welt, in der wir gespielt haben, nett. Ich fand das System insgesamt auch... Das war eine Fantasy-Welt, ja. Das System hat schon gute Ansätze, was ich nur zu kompliziert finde, ist das Würfelsystem. Du hast verschiedene Fertigkeiten, verschiedene Attribute und noch verschiedene Domänen, so wie Nahkampf, Fernkampf und Magie, glaube ich, gibt's. Und verteilst die auf so einem Raster, in so einem Pyramidending, so ganz leicht ähnlich wie Fate. Wo du Pyramide hast. Und daraus errechnet sich dann letztlich ein Wert, also keine Ahnung, du hast irgendwie Nahkampf 3 und Stärke 3 und kommst dann auf einen Wert du hast dann Nahkampf 3 und Schwertkampf 3 und kommst dann auf einen Wert von 6 und dann musst du in der Tabelle nachgucken, 6 entspricht einem Wert von 3/2. Dann würfelst du mit 4 Würfeln, die 4 Würfel beziehen sich auf die Zahl vor dem Strich, der eine Würfel auf die Zahl nach dem Strich und du musst mit den W6, die du würfelst, jeweils unterbieten, die Zahl, auf die du würfelst, unterbieten, dann hast du einen Erfolg. Also wenn du jetzt irgendwie 2, 3 hast und du würfelst mit deinen 4 Würfeln 1, 4, 4, 1, dann hast du mit den beiden Einsern Erfolge, weil du die 2 unterboten hast. Und würfelst mit dem 5. Würfel auch eine 1, dann hast du die 3 auch unterboten und hast insgesamt 3 Erfolge. Finde ich zu kompliziert. Also es spielt sich etwas flüssiger, als es sich jetzt erzählt, weil du es, glaube ich, nicht verstanden hast, so wie du guckst. Ja. Das ist gerade echt ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich mache das so. Flüssiger. In der Post-Production werde ich einfach diese Erklärung einfach im Zeitraffer abspielen. Solange du diese Erklärung hier jetzt dann im normalen Tempo lässt, damit es auch jeder kapiert. Mhm. Fand ich zu kompliziert. Also fand ich auch, glaube ich, unnötig. Also der Hintergedanke ist halt, eine gute Wahrscheinlichkeitsverteilung zu finden für Resultate. Was ich absolut sinnfrei finde, sorry. Nö, ich finde es eigentlich schon einen legitimen Ansatz. Nein, also, ich will halt einfach meinen Pool schmeißen oder einen Würfel würfeln und gut. Das haben wir gestern Abend in der Nachbesprechung von dem, oder es war eigentlich keine Nachbesprechung des One-Shots mehr, es war eine freie Diskussion über das Thema Rollenspiel. Und wir haben festgestellt, es macht unglaublichen Bock, große Pools zu werfen. Also so Shadowrun-Angriffspools oder sowas. Oh ja, Mann. Das ist einfach, bam. Ja, das macht ziemlich viel Spaß, obwohl es bei Shadowrun durchaus ausarten kann. Also zumindest im Dreier kann das ziemlich ausarten. Nee, im Vierer kannst du schon auch ausarten, wenn du so baust, wie mein lieber Freund Marv immer sagt, und du einen Charakter zu einer geschliffenen Klinge machst, die genau eine Sache gut kann. Und also alles war der, der dich verprügelt hat, ne? Nein. Ach so, naja, verprügelt würde ich nicht sagen. Er verdroschen. Nein, wir lagen halt irgendwann kabbelnd am Boden. Vielleicht hatte er homoerotische Anwandlungen oder so. Gewalt. Ja, zeigen. Er ist halt ein komplizierter Mensch. Ist halt ein Neger. Das hast du gesagt und ich werde ihm deine Adresse geben, falls er das hört. Ups, war nicht böse gemeint. Und er war immer der Größte und Stärkste in seiner Klasse und ups. Das ist er auch immer noch. Ups. Ja. Wir sollten an der Kein Stelle... Kein Problem, Bro, bin auch schwarz. Wir sollten an der Stelle, bevor es ausartet, glaube ich, abbrechen. Ach Gott, ey. Und du solltest versuchen, dir eine neue Identität irgendwo in Russland zu suchen. Oder Polen. Das ist nicht schwer. Gut. bisschen Russisch kann ich ja. Wir danken fürs Zuhören. Wir entschuldigen uns für die 10.000 politisch korrekten und politisch inkorrekten Abschweifungen. Und die typischen Äs. Wir müssen jetzt mal wieder reinkommen und da äht man halt noch ein bisschen rum und ich bin zu faul, die alle wieder rauszuschneiden. Ja, außerdem finde ich ein ab und an nicht schlimm. Es kommt drauf an. Jetzt muss ich nochmal ausschweifen. Jetzt muss ich da nochmal ausschweifen. Ich höre einen Podcast über World of Warcraft sehr gerne. Den werde ich jetzt nicht nennen, weil das ein bisschen fies ist. Aber die Leute, die den Podcast auch hören, werden wissen, wen ich meine. Das ist ein Podcast, die sind total informationsmäßig super. Das sind meistens drei Leute plus ein paar Gäste. Aber der Moderator, der hat so einen Ash-Wall. Das ist unglaublich. Er kann keinen Satz beenden, ohne dass da mindestens drei Äs sind. Und selbst wenn der Satz nur Halt ist. Ja, das ist ganz schlimm bei dem. Also, und da habe ich immer totale Probleme, dem zuzuhören. Und das will ich dann immer vermeiden, rumzuändern. Aber manchmal schaut man auf den Bildschirm und sieht, wie Cubase da gerade die Leiste durchzieht. Und dann ist man abgelenkt oder schaut auf die Wii U und denkt sich, ach, ich würde jetzt gerne zocken. Und zack, sind die Gedanken woanders und da kommt ein Äh durch. Sag mir halt, dass ich gehen soll. Noch nicht. Wir haben noch was zu tun heute. Wir sind nicht umsonst nackt. Das Schlammbad ist angenehm. Und die Sauna. Ja. Ja. Mehr Kühles zu trinken wäre gut. Ich habe noch einen Sekt. Ich rutsche mal ein Stückchen weiter. Naja, gut, dann machen wir mal Schluss für heute. Was machen wir als nächstes? Next on Plot Sprenger Season 2. Ich weiß nicht. Wir überlegen uns das spontan. Wir labern über Game of Thrones? Richtig, wir labern über Game of Thrones. Next on Plot Sprenger Folge 2, Season 2. Game of Thrones, das Rollenspiel. Macht's gut. Tschüssi.